Was aber ließe sich dann gegen Juden sagen? Hatten die es nicht einfach den Germanen gleichgetan und drohten sich nun sogar als die Überlegenen zu erweisen? Undenkbar. Bereits in völkisch-antisemitischen Kreisen des 19. Jahrhunderts behaupteten Stimmen, es sei umgekehrt gewesen. Die Vorläufer der Germanen mit ihren langen Schädeln, blonden Haaren, blauen Augen und heller Haut kämen aus dem Norden Europas. Über die Kakophonie abstruser Theorien, die eng mit dem Okkultismus verbunden waren, und über Wurzelrassen oder Atlantis am Nordpol spintisierten, hüllen wir den Mantel des Schweigens. Auch die prähistorische Archäologie witterte ihre Chance. Anders als die klassische Archäologie war sie noch keine universitär verankerte Wissenschaft. Es wird ausgerechnet ein Sprachwissenschaftler sein, der 1902 in Berlin die erste Professur für deutsche Archäologie erhielt, Gustav Kossina. 1858 bis 1931 machte sich daran, die Frage nach der Urheimat der Arier zu beantworten. Für ihn stand die Antwort einem Dogma gleich bereits fest. Seit der jüngeren Steinzeit, dem Neolithikum, habe es ein germanisches Urvolk gegeben, die nordische Rasse, deren Kulturentwicklung sich bis zu den heutigen Deutschen verfolgen lasse. Man habe es mit einer autochthonen, bodenständigen Kulturentwicklung zu tun. Blut und Boden seien eine tief in die Prähistorie gründende Einheit. Prähistorie, in Kossinas Sinn, war Ideologie, nationalistische Weltanschauung. Dass er sich in der völkischen Bewegung der Weimarer Republik engagierte, sollte nicht überraschen. Kurz vor seinem Tod unterzeichnete er einen Wahlaufruf für Adolf Hitler. Die Nazis werden all das begierig aufnehmen. Als Legitimationswissenschaft boomt die prähistorische Archäologie nach 1933. Gab es im Jahr 1902 nur einen einzigen außerordentlichen Lehrstuhl und noch im Jahr 1929 nur drei ordentliche Lehrstühle und einen außerordentlichen, stieg diese Zahl nach der sogenannten Machtergreifung auf insgesamt 25 ordentliche und außerordentliche Lehrkanzeln, berichtet der Historiker Franz Rutger Hausmann. Und das, obwohl sich im NS-Staat die Zahl der Studierenden halbierte. Die Archäologen werden der Anthropologie und Rassenkunde zugeordnet, denn die Rassenfrage wird immer deutlicher der Schlüssel zur Weltgeschichte.